1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Auch heute Nacht wieder eine offene und freie Themenrunde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über welches Thema, der möge bitte anrufen 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und eure Themen und begrüße sehr herzlich als erste Anruferin, die Margarete, und die Margarete ist 60 Jahre alt. Hallo Margarete. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich habe eine Tochter, die ist 35 Jahre alt. Ja. Und die hat Darmkrebs. Mhm. Und ich weiß das jetzt seit 2 Monaten, aber sie ist schon seit Juli diesen Jahres erkrankt, ja, und hatte Angst, mir das zu sagen. Ja. Und die Diagnose ist, sage ich jetzt einfach mal, angeblich im Anfangsstadium. Ich muss vorausschicken, sie hat Morbus Crohn seit 15 Jahren. Also eine schwere Darmerkrankung? Ja. Eine chronische Darmerkrankung? Ja, und dieser Morbus Crohn ist eben halt in einer Art, der entarten kann, und der ist entartet jetzt. Ja. Und wie wird sie denn zurzeit medizinisch behandelt? Sie geht, es ist so, sie geht immer im Wechsel. Eine, aufgrund, dass der Darm auch immer hochentzündlich ist, geht sie immer im Wechsel. Eine Woche Kortisonbehandlung und eine Woche Chemotherapie. Gab es denn auch schon eine Operation? Es ist inoperabel. Es ist inoperabel. Mhm. Dann hättest du ja von der Operation auch was mitbekommen. Ja, natürlich. Ja. Ne? Wir haben ein sehr enges Verhältnis. Mhm. Und, aber sie hat es dir, um dich zu schonen, nun erst sehr viel später gesagt. Ja, das war, wir waren auf einer Feier eingeladen und dann gab es da Essen und ne, guckt natürlich jeder, was isst denn man und so. Dann hat sie halt auch was Falsches gegessen und dann hat sie einen Zusammenbruch bekommen. Und haben wir sie so ein bisschen zur Ruhe gelegt und danach hat sie es mir gesagt. Und seitdem komme ich nicht mehr klar. Ja. Ich kann einfach nicht mehr leben. Das ist einfach für mich. Wie hast du denn spontan reagiert, als sie dir das gesagt hat? Ja, ich habe gedacht, ich habe das falsch verstanden. Mhm. Ich habe gedacht, ich habe das einfach falsch verstanden. Ich meine, ich weiß ja nun schon 15 Jahre, dass sie eben halt Morbus Crohn hat und immer wieder mal ab und an auch die Cortisonbehandlung bekommen muss. Aber hast du denn vor ihr jetzt, seitdem du das weißt, schon geweint oder bist nein, du? Nein, nein, überhaupt nicht. Das nicht? Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Das, also vor ihr verträgst du dich stark oder tapfer? Ja, nur sie weiß eben halt aufgrund, dass ich also psychisch auch, eigentlich ging es mir relativ gut jetzt die letzten Jahre, aber ich bin also auch psychisch nicht ganz stabil. Ja. Vor allen Dingen immer, wenn irgendwas auf mich einschlägt. Ja. Ich habe eine Essstörung, ich bin borderline erkrankt schon über sehr viele Jahre nach der Trennung von hier, dem Vater meiner Tochter und so. Und das ist jetzt wieder ausgebrochen, die Krankheit. Verstehe. Da bist du auch in einem sehr labilen Zustand. Und wahrscheinlich genau deshalb hat deine Tochter dich versucht zu schonen und es dir eben nicht zu sagen. Genau. Die hat Angst dann, dass ich also auch damit nicht fertig werde und so weiter. Und aber auf der anderen Seite bin ich möchte die Wahrheit wissen. Ja. Ja, das ist mir wichtig. Ich weiß alles. Ja. Ehe ich irgendwann mal, dass man mir irgendwann mal sagt, da ist nichts mehr zu machen, ich muss vorausschicken, ich habe junge Freundinnen und so in etwa in der Altersklasse von meiner Tochter, vielleicht ein paar Jahre älter, sind 2 Freundinnen verstorben, zwar an einer anderen Krebserkrankung, die Prognosen waren gut und war alles wunderbar, Therapie ist angeschlagen, Chemo, und auf einmal es ist gestreut. Glaubst du denn jetzt, glaubst du auch jetzt deiner Tochter, was sie sagt? Sagt sie dir jetzt die ganz klare Wahrheit? Ich weiß es nicht. Also sie hat dir zumindest so vermittelt, dass die Prognosen nicht schlecht sind? Ist das so? Habe ich das ja, richtig verstanden? Ja, auf jeden Fall. Mhm, das, ja. Das hat sie mir schon vermittelt. Mhm. Dass man das auf diese Weise, wie du es gerade beschrieben hast, bekämpfen kann oder behandeln kann. Ja, also wie gesagt, es ist also eine ganz gezielte Chemo auf diese Krebserkrankung gemacht worden. Mhm. Das glaube ich ihr natürlich. Das glaube ich ihr. Nur die Angst bleibt natürlich. Die Angst ist natürlich groß, und wenn du selbst in einem labilen Zustand bist und sehr dünnhäutig aufgrund deiner Lebensgeschichte und deiner Erkrankung, ist das natürlich verständlich, dass man sich da Sorgen macht. Das würde ja jeder. Also ist so, also eigentlich schwebt mir immer nur im Kopf, wie muss ich mir das vorstellen können, wenn es wirklich so ist, dass es vielleicht entartet. Also ich lebe in einer Beziehung, wo der Schwager von meinem Freund auch hier in der, sag ich mal, Großraum Köln, ein sehr bekannter Arzt auch ist, der mir gesagt hat, dass das gar kein Thema ist, gute Prognose, wie auch immer, nur wenn es entartet, auch in der Altersklasse, Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse, ist es vorbei. Und das war bei meinen zwei Freundinnen auch so. Ich glaube, die eine war 40, die andere 42. Ich glaube, in dem Fall, in so einer Situation, darf man eines nicht machen. Dass man alles deklariert, was Schlimmes passieren könnte. Weil man dann selbst die Kraft verliert und auch nicht mehr die Kraft hat, dem anderen beizustehen. Sondern man muss sich, glaube ich, dazu zwingen, dass man das Hoffnungsvolle sieht. Und das fest im Auge haben. Das hilft dir und das hilft vor allen Dingen auch deiner Tochter. Wenn du jetzt dich zu sehr in die Angst hineinfallen lässt, wird die Angst dich aufsaugen. Ja, das weiß ich. Also so vom Kopf her weiß ich das alles. Ne? Aber das ist ja auch. Du hast ja gerade gesagt, dass du selbst auch die Erkrankungen hast und auch eine Essstörung hast. Bist du denn in einer Behandlung zurzeit? Ich kriege jetzt erst seit ab Januar was. Deshalb grase ich so alles, was geht, ab. Telefonseelsorge, Pfarrer vor Ort. Ach so, und so weiter. Ab Januar gibt es eine Therapie. Ja, ja. Das ist ja auch schon mal positiv. Lass uns mal einfach so als positiv sehen. Wir gehen davon aus, dass deine Tochter dir die Wahrheit sagt, dass die Prognosen gut sind, dass man das mit dieser Behandlung in den Griff kriegt. Mhm. So, dann da hat man ja was zu hoffen. Dann bist du ab Januar in einer Therapie und bist in Händen eines fachkundigen Menschen, der dir beistehen kann. Mhm. Das ist ja schon mal sehr gut. Das heißt, es gilt jetzt nur noch die Zeit bis Januar, das ist ja nicht mehr lange zu überbrücken. Nein, das geht dann auch Anfang Januar los. Nur für mich, so sage ich einfach mal, was mich nach wie vor sowas von bewegt hat, ist, wenn ich das mal kurz sagen darf, ich bin ja dieses Jahr 60 Jahre alt geworden und habe von meinem engeren Umfeld, haben die so ein Gemeinschaftsgeschenk mir geschenkt. Und ich war im Kloster eine Woche. Toll. Und da haben wir ich mache Meditation, ich mache Yoga und so. Und da haben wir so mit Engelskarten gearbeitet. Und die erste Karte, die ich gezogen habe, sage ich jetzt mal sinnbildlich, weil ich sie jetzt nicht hier liegen habe, die größte Herausforderung in meinem Leben, die käme jetzt. Und die ist ja auch gekommen. Das ist sie auch. Gut. Was Schlimmes kann einer Mutter ja gar nicht passieren. Ja, aber eine Herausforderung heißt ja immer auch, dass man eine Chance hat. Ja. Sonst ist es keine Herausforderung. Ja, also, ne, das ist ja auch, das ist wieder die eine Seite. Ich habe auch meine Meditationslehrerin, die weiß das auch, weil meine Tochter möchte nicht, dass damit hausiert wird, ne, mit ihrer Krankheit, ne, dass da wer auch immer, was auch immer interpretiert. Und die hat mir auch gesagt, genau was du gesagt hast. Eine Herausforderung. Ist eine Herausforderung, ist und, ne? Und also, hat eine Chance, ja. Genau. Also Margarete, versuch das mal vielleicht erstmal für dich auch so hinzukriegen, wie wir es gerade so besprochen haben, dass du das Positive mehr siehst und nicht die schlimmsten Befürchtungen zu sehr in dir hochkommen lässt. Sei froh, dass du den Anker hast, im Januar zu einem Therapeuten zu gehen. Ich würde gerne jetzt, dass du mit meiner Psychologin, der Sabine, noch ein paar Worte sprichst. Ja, das wäre lieb. Ja, um vielleicht hat sie die eine oder andere Idee noch, wie du das noch gut über die Zeit schaffst bis zum Januar. Ja, das wäre lieb. Ja, so. Und dann bleibt mir wirklich von Herzen zu wünschen, dass deine Tochter es schafft. Das ist der allerwichtigste Wunsch und ebenso wichtig ist, dass du ihr auch gut zur Seite stehst und das auch schaffst und auch stabil bleibst dabei. Ja. Von Herzen alles Liebe und du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Solange dann es deine Sendung gibt, wo ich überhaupt noch gar nicht irgendwie Bedürfnisse hatte, solange gucke ich sie aber. Mhm. So lange schon. Ja, so lange schon. Eine treue Zuschauerin. Ja, aber wirklich. Margret, das freut mich sehr. Ja. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. So, weiter geht es mit Nicole und die ist 23. 23, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Nicole. Um was geht's bei dir, Nicole? Ja, es geht halt um meinen Freund. Wir sind jetzt seit 2,5, 3 Jahre zusammen. Mhm. Haben wirklich auch eine perfekte Beziehung. Da kann ich überhaupt nichts anderes zu sagen. Nur ich habe halt die Befürchtung, der ist sexsüchtig. Er ist jetzt Gott sei Dank auf der Nachtschicht, hat ein bisschen Ruhe. War er das schon immer oder ist es in der letzten Zeit erst so herausgekommen? Ja, also in der ersten Zeit war es halt alles super romantisch und alles ganz toll und immer mal, ich meine gut, ganz am Anfang war natürlich ein bisschen mehr. Und da hattest du auch entsprechende Lust? Ja. Ja. Oder nicht so? Auch am Anfang nicht so? Doch. Klar, es war super alles. Was heißt denn jetzt sexsüchtig? Beschreib mir das mal. Wie zeigt sich das? Ja, also wenn er jetzt gerade keine Nachtschicht hat und er schläft halt bei mir oder ich schlafe bei ihm, wir müssen dann normalerweise um 6 Uhr aufstehen, weil wir arbeiten müssen. Dann klingelt um 5:30 hier der Wecker und dann kann ich also davon ausgehen, die nächste halbe, dreiviertel Stunde. Musst du nochmal ran? Muss ich nochmal ran und ich komme mir halt vor wie ein Stück billiges Fleisch. So schlimm ist es? Schlimmer. Aber das ist natürlich jetzt nicht mehr witzig, das ist dann schon sehr heftig. Also definitiv morgens, es gibt keinen Morgen, wenn ihr dann zusammen aufwacht, wo das ganz normal verläuft, ihr steht auf und trinkt Kaffee und es muss immer... Es kommt auch definitiv vor, dass der Küchentisch dann mal nach dem ersten Mal... Auch nochmal her muss. Auch nochmal herhalten muss, ja. Also ich glaube, es gibt kein Möbelstück in meiner oder seiner Wohnung, das noch nie irgendwie, also... Wenn du sagst, ich komme mir vor wie ein Stück Fleisch, ist das alles andere als irgendwie noch zum Schmunzeln oder lustig, dann ist das grauselig, finde ich. Hast du dem das denn so klar gesagt, dass du das nicht möchtest? Ich habe es mal angedeutet, ich habe halt mal gesagt, dass es mir einfach viel zu viel ist, aber naja. Aber du hast es nur angedeutet, du hast nicht ganz klar gesagt, Herr Junge, pass mal auf, ich finde dich toll, wir lieben uns, aber ich kann das nicht immer zu so krass mitmachen, wie du es möchtest. Hast du nicht gesagt? Nein, ich habe einfach wahnsinnige Angst, ihn zu verlieren, weil ansonsten ist ja wirklich alles super. Wie oft, ihr seid jetzt unterbrochen durch eure verschiedenen Schichtdienste, aber wie oft, also wenn ihr Urlaub habt zum Beispiel, wie sieht das dann aus mit dem Sex? Also 4-5 Mal am Tag ist dann nicht... 4-5 Mal am Tag? Es ist ja nicht so, als ob es mir keinen Spaß macht, also das ist definitiv der beste Liebhaber, den ich je hatte, aber... Ja, aber wenn du diese Formulierung, die du gerade gebraucht hast, benutzt, dann macht es dir keinen Spaß. Dann lässt es über dich ergehen. Ja. Wenn es so ist, wie du es mir gerade beschrieben hast, könnte ich mir vorstellen, dass du immer denkst, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei und ich kann wieder meinem normalen Alltag nachgehen. Das Problem ist, dass der Mensch ja auch eine Ausdauer hat wie ein Stier. Wie alt ist er? 29. Und das hat auch jetzt nicht im Laufe der Jahre, ihr kennt euch 2, 3 Jahre, sagst du ungefähr, hat das auch nicht ein bisschen nachgelassen? Nein, gar nicht. Er sagt auch immer, er liebt mich und er will auch mit mir alt werden und er liebt meinen Körper und ich bin die perfekte Frau. Mhm. Und er braucht es halt einfach. Mhm. Ich habe ihm auch schon vorgeschlagen, naja, weißt du, dann hast du ja 2 gesunde Hände. Hilft sehr, dir damit. Sehr gut, ja. Finde ich auch einen guten Vorschlag. Er sagt, das ist halt nicht dasselbe für ihn. Ja. Natürlich ist das nicht dasselbe für ihn, aber er denkt ja, er darf ja nicht nur an sich denken, Mensch, wo sind wir denn? Also das allererste, was du machen musst, Nicole, auch bei aller Angst, ihn zu verlieren, das allererste, du musst deinen Mund richtig aufmachen und sagen, was du willst. Beziehungsweise, was du nicht willst. Ich vermute mal fast, dass der gar nicht das so richtig kapiert, was da in dir vorgeht. Na, ich habe halt Angst, dass er mich verlässt. Oder ach komm, das, Nicole, wenn er dich deshalb verlässt, dann ist das aber auch eine merkwürdige Beziehung. Jeder liebende Mann muss sofort hoch aufmerksam werden, wenn seine Freundin ihm sagt, hier, ich fühle mich da überfordert, ich mag das nicht. Wenn er dich deshalb verlässt, dann bist du wirklich für ihn nur, ich sag's mal ganz nochmal so krass, wie du es gerade ausgedrückt hast, ein Stück Fleisch. Mhm. Das ist doch das alte Lied, wenn man in einer Beziehung ist, dass es immer ein Kompromiss, dass es immer Kompromissgeschichten sind, dass man, dass nie der eine sein Ding völlig durchziehen kann. Und das tut er im Moment. Aber man, vielleicht kann man ihm gar nicht so einen Vorwurf machen, weil er gar nicht genau weiß, was du empfindest. Mhm. Du sagst, sonst ist die Beziehung super. Es ist perfekt. Perfekt. Ihr seid nett miteinander, zärtlich miteinander, vertrauensvoll, ja. Alles. So, das ist doch die absolute Basis, offen zu sprechen, Mensch. Es ist halt, das Problem ist, oh Gott, das darf ich gar nicht erzählen, das ist so peinlich. Ja komm, wenn, dann jetzt alles raus. wir schauen uns halt montags, oh Gott, nein, mir ist das peinlich. Wir schauen uns halt montags immer Bauer sucht Frau an. Mhm. Und jetzt kommt er mir mit irgendeinem Kram, mit irgendwelchen Spermaspritzen und wir könnten doch, oh Gott, also so weit ist es halt schon, ne? Also dass er dir seltsame Spielchen vorschlägt. Also es ist ganz, ganz, ganz extrem mhm. geworden jetzt die letzte Zeit. Ich ja. weiß nicht, wie er gerade jetzt darauf kommt. Schon sehr bizarr, dass er darauf kommt, wenn ihr Bauer sucht Frau guckt. Ja. Ich habe ihm schon gesagt, dann soll er sich doch bitte eine Kuh suchen. Aber also nein, Quatsch. Jetzt schweifen wir vom Thema ab. So, du musst mit ihm reden. Das ist meine klare Botschaft an dich. Du musst formulieren, was du willst und was du nicht willst. Also ich möchte definitiv einfach zweimal am Tag. Da kann ich ja noch mit leben. Aber so, das ist eine Ansage. Und das finde ich, ein absolut gutes Angebot, wenn du sagst zweimal am Tag. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Den Rest muss er sich dann alleine besorgen. Mensch. Ja. Nicole, mehr kann ich gar nicht sagen, als dass du sprechen musst. Man sei doch nicht so schüchtern und so ängstlich. Der wird dich schon nicht verlassen. Und wie gesagt, wenn er dich deshalb verlässt, dann sag Adieu und Tschüss. Ja, aber das will ich ja nicht. Ja, der wird dich auch nicht verlassen. Wenn du sagst, dass das ansonsten alles toll und super ist. Vielleicht ist der ja ganz geschockt, wenn du ihm das so dramatisch schilderst wie mir jetzt, wie du das empfindest. Und wird dir vielleicht auch sagen, Mensch, wieso machst du deinen Mund nicht auf? Wieso sagst du mir das nicht? Ja, klar. Vielleicht denkt der ja sogar auch, die Kleine hat auch Spaß dran. Ja, wie gesagt, der Sex an sich ist ja wirklich geil. So, wir drehen uns im Kreis. Also du musst sprechen und wenn es nichts nutzt, reden wir beide nochmal miteinander, Nicole. Ja. Okay? Okay, ich danke dir auch. Viel Glück und gutes Gelingen und ich hoffe, dass sich das wieder einrenkt. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Ich bereue nichts. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in ihrem Leben einmal etwas sehr Ungewöhnliches getan haben oder eine krasse Entscheidung getroffen haben oder gefällt haben, aber dennoch im Nachhinein sagen, ganz klar sagen, dazu stehe ich. Wenn vielleicht andere Leute euch auch kritisiert haben oder andere Leute die Nase gerümpft haben. Ich bereue nichts. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Über besondere Vorkommnisse in eurem Leben, ungewöhnliche Entscheidungen, ungewöhnliches Handeln, zu dem ihr steht. Wenn es auch nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht oder wenn es vielleicht auch auf viel Kritik gestoßen ist, aber ihr sagt im Nachhinein nach wie vor, das ist mein Ding, das ist mein Leben, ich stehe dazu. Das ist unser Thema morgen. Ich bereue nichts. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen möchtet, dann mailt uns domian@rde oder ruft an, morgen ab 0 Uhr und natürlich auch sehr gerne während der Sendung. So, und jetzt kommen wir zu, zumindest heute, dem jüngsten Anrufer, zu Benjamin und der ist 12 Jahre alt. Hallo Benjamin. Hallo Domian. Hallo Benjamin. Mensch, du bist aber lange auf. Ja. Wie kommt das? Ja, weil ich halt Sorgen habe wegen meinen Ausrastern. Was? Weil ich sehr schnell ausraste. Ich habe nicht verstanden. Du hast Sorgen wegen deinem Ausraster? Ja, wegen meinen Ausrastern, weil ich halt immer sehr schnell ausraste. Echt? Ja. Was machst du denn, wenn du ausrastest? Ja, dann schlage ich halt um mich und schlage halt andere Leute halt und achte nicht darauf, was ich halt mache, beleidige andere. Echt, du klopfst dich auch mit anderen Jungs dann? Ja. Auch mit Mädels? Ja. Trittst zu und schlägst zu? Ja. Sag mal ein Beispiel, wann das passiert. Wann rastest du aus? Also vor 3 Wochen bin ich mal ausgerastet, da hat mich halt ein anderer Junge geschubst. Und da bin ich hingefallen. Dann bin ich halt voll ausgerastet, bin ihm hinterhergelaufen, hab den Beinchen gestellt, hab den halb geschlagen. War der in deinem in deinem Alter? Ja, der war in meiner Klasse. Ja. Und daraufhin bin ich dann auch von der Schule geflogen. Ach du lieber Gott. Oh, das ist ja heftig. Ja. War der verletzt oder schwer irgendwie? Ja, ich hab den beinahe das Nasenbein ins Gehirn reingeschlagen, der musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Boah. Dann bist du mit deinen 12 Jahren schon recht stark, oder? Ja. Wie groß bist du? So ungefähr 1,55. 1,55. Was sagt denn deine Mutter und dein Vater, was sagen deine Eltern dazu? Ja, dass es halt nicht schön war und so und weil ich dann halt doch daraufhin in eine Pflegefamilie gekommen bin und dass ich auch bald eine Therapie machen soll, wegen meinen Ausrastern und so. Achso, du bist jetzt schon in der Pflegefamilie? Ja. Und wissen die, dass du hier anrufst? Ja. Achso, die haben das erlaubt? Ja. Das ist ja super. Du musst ja dann auch nicht zur Schule, oder hast du schon eine andere Schule im Moment? Nein. Wann ist denn das jetzt geplant mit der anderen Schule? Wissen wir nicht, weil die andere Schule, zum Beispiel jetzt die Hauptschule oder so, die haben halt gesagt, die nehmen mich nicht. Ja. Wegen den Ausrastern, weil die halt Angst haben, dass ich da, dass mir da so auch sowas fast passiert. Sag mal, du bist von deinen richtigen Eltern weg jetzt. Ja. Warst du gerne bei deinen Eltern? Ja. Ja? Bist du traurig, dass du jetzt weg bist von denen? Ja. Warum, ich verstehe gar nicht, warum man dich in eine Pflegefamilie gegeben hat. Ja, weil meine Eltern halt Angst hatten, dass ich zu Hause auch mal so ausraste. Hast du ja noch Geschwister? Ja, 2 ältere Brüder. Bist du denn zu Hause auch schon mal ausgerastet? Einmal. Gegen wen? Ja, gegen meine Mutter. Was hast du denn mit der Mutter gemacht? Ja, ich hab die halt geschlagen. War die auch? Jetzt nicht so heftig wie in der Schule. Und da haben deine Eltern quasi aus Verzweiflung dich weggegeben? Ja. Ist das jetzt erstmal so vorübergehend oder für immer? Ich glaube für immer. Oh. Und die Leute, bei denen du jetzt bist, wie sind die? Nett. Nett? Ja. Kommst mit denen gut klar? Ja. Sag mal, ich bin ganz, ganz erstaunt. Kennst du denn meine Sendung hier? Oder ja. Die kennst du? Ja. Guckst du oder hörst du die manchmal? Ja, schon die manchmal. Das ist ja irre. Und jetzt hast du deine Pflegefamilie gefragt, die Mutter, den Vater, ob du mal anrufen ja. darfst. Weißt du, Benjamin, ich finde natürlich schlimm, was du da machst. Ja. Aber ich finde toll, dass du anrufst und das hier so zum Ausdruck bringst. Ja. Daraus schließe ich nämlich, dass dir das schon irgendwie auch leid tut, was du da machst. Mhm. Ist das so? Ja, vor allen Dingen, weil später, wenn ich jetzt auf keine Schule komme, ja. Dann kriege ich ja auch keinen Job oder so, weil ich halt ja. so schlechte Noten habe und dann sehen die, dass ich Ausraste habe und dann stellen die mich nicht ein oder so. Ja, ja, genau. Dann hast du keinen Schulabschluss. Wie waren denn die Noten bisher in der anderen Schule? Normal. Normal. Das war eine durchschnittlich. Das war eine Hauptschule, ja? Realschule. Eine Realschule sogar. Super. Ja. Mhm. Also Benjamin, den Jungen, den du da so verletzt hast, mit dem, hast du dich bei dem entschuldigt? Ja. Wie hast du denn das gemacht? Ja, ich bin halt zu dem ins Krankenhaus gegangen, hab den auch eine Karte gemalt und hab dem gesagt, dass es mir voll leid tut, dass ich mich halt schlecht im Griff hab mit meiner Gewalt. Mit meiner Gewalt. Ja, und was hat der gesagt? Ja, dass der es irgendwie auch verstehen kann, dass ich das halt nicht so gut im Griff hab und ja. dass er es trotzdem natürlich schlimm fände, dass ich den jetzt so verprügelt hab. Ja, aber immerhin hat er dich nicht sofort rausgeschmissen aus dem Krankenzimmer. Nee. Du konntest mit ihm reden. Ja. So, das finde ich auch schon mal toll, dass du den Mut dann gehabt hast, da hinzugehen und dich zu entschuldigen. Ja. Das muss man auch erstmal bringen. Die meisten, die sowas machen, sind dann zu feige, sich zu entschuldigen. Ja. Ich finde, Ich finde, also von meinem Eindruck her von dir, wie wir beide uns jetzt hier so unterhalten, dass du ein ganz pfiffiges Kerlchen bist. Ja. So, und mir gefällt das, dass du sagst, ich will mich in den Griff kriegen. Ja. Und das heißt für mich, du bist auch bereit dazu, dann da einiges für zu tun. Ja, bin ich. Bist du, ja. Wann ist denn diese Therapie angesagt? Jetzt irgendwann diese Woche soll der erste Termin sein. Ja, aber das ist doch der perfekte Plan, Benjamin. Du musst mir versprechen, dass du auf jeden Fall in diese Therapie gehst. Ja, die haben mich ja auch gefragt, weil hätte meine Einverständnis gegeben, hätten wir es ja auch nicht gemacht. Sehr gut. Hat mich ja auch dafür gesagt, dass ich das machen will. Hast du denn schon mal so ein Probegespräch mit der Person geführt? Ja, habe ich. Ist das ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Und wie fandst du die? Ja, nett. Nett. Ja. So, auch schon, ich hatte auch das Gefühl, dass ich dann in der nächsten Zeit mit der auch gut auskommen werde. Sehr gut, sehr gut. So. Und also du gehst hin, da sind wir uns schon mal einig. Du findest gut, du findest die Frau gut, das ist auch schon mal wichtig. So, und dann musst du da aber auch wirklich dann alles erzählen und auch dann auch dich gut verhalten, so wie sie das dann sagt. Ja. Ne, denn ihr müsst das ja gemeinsam jetzt rauskriegen, warum du so aggressiv bist. Mhm. Warum bist du denn so aggressiv? Hast du selbst eine Idee? Nee, weiß ich nicht. Wie war denn das früher? Hast du früher bin ich, war ich halt nicht so aggressiv und meine Eltern glauben, weil da bin ich mal mit meinem Bruder aus Spaß hinter so einer Brücke hergeklettert. Hm? Dann hat es angefangen zu regnen, dann bin ich am Geländer ausgerutscht. Hm? Dann bin ich halt nach unten gefallen und meine Eltern glauben, dass es vielleicht daran liegt. Weil ich hatte dann auch Schädelbasisbruch. Ach so, vielleicht. Deswegen denken die, dass es vielleicht auch daran liegt. Kann ja sein. Die Geschichte kennt die Therapeutin auch schon, ne? Oder die wirst du ihr erzählen. Ne? Bist du früher von deinen Eltern geschlagen worden? Nein. Nee. War das eigentlich immer so schön zu Hause? Ja. So. Jetzt also ab und zu haben die mal irgendwie, sind die mal laut geworden oder so, weil ich irgendwie Blödsinn gemacht habe oder ja, so. Ja, ist auch okay. Ja, ja. Man kann ja nicht immer nur freundlich sein. Ja, als Eltern muss man sowas ja machen. Absolut. Wirst du später auch mal so. Ja. Ja. Weißt du, was ich mir, wenn ich du wäre, würde ich Folgendes mir überlegen. Ich gehe jetzt volle Kanne in diese Therapie rein. Mhm. Und mach richtig mit, was die Frau sagt und fragt und da darfst du nicht rumzicken, ne? Ja. So. Nehmen wir mal an, du machst gute Fortschritte. Ja. Besteht ja die große Chance, hoffentlich, dass du zu deinen Eltern zurück kannst. Ja. Wäre das ein Ziel, was du anstrebst? Ja. Haben die, ich vermute mal, das Jugendamt hat damit die Hände im Spiel? Ja. Haben die dir das gesagt, wenn du dich sehr viel besserst, dass du zu deinen Eltern zurück kannst? Nee, das nicht, aber es ist ja meistens so, wenn man sich dann sehr gut bessert und das dann zum Beispiel jetzt 1-2 Jahre so bleibt, dass ich dann keinen Ausraster mehr habe, dass ich man ja dann wieder zurückkommt oder so. Finde ich auch. Darfst du denn deine Eltern besuchen und deine Geschwister? Ja. Ah, sehr gut. Das muss dein Ziel sein. Du musst so gut auf die Spur kommen, dass alle Leute sagen, Mensch, der Karl ist ja wieder so fit und so, okay, er kann wieder zu seinen Eltern zurück. Und deine Eltern wollen das dann auch. Ja. Da musst du jetzt ganz tapfer durch, wenn jetzt vielleicht die nächste Zeit auch ein bisschen hart für dich wird, aber das musst du machen. Okay. Ne? Ja. Was sagt denn deine Mutter dazu, dass du in die Therapie gehst? Ja, dass sie das auch gut findet, dass ich das auch sofort gesagt habe, dass ich das auch machen werde und ja. So. Dass sie auch selber was dran ändern will. Genau. Benjamin, das ist immer die erste Hilfe. Der erste ganz große Schritt zur Hilfe, wenn man das selbst will. Und das willst du. Und das finde ich gut bei dir. Das finde ich wirklich gut. Jetzt erzähl mir doch mal, jetzt hoffen wir mal, dass das Leben sich wieder richtig gut einrenkt in den nächsten Jahren. Was sind so deine Pläne? Was möchtest du gerne mal beruflich machen? Weiß ich noch nicht. Na, was interessiert dich denn so? Weiß ich, LKW-Fahrer oder so. Ist interessant. Wir haben immer viele LKW-Fahrer hier im Publikum bei uns. Ja? Die Jungs hören uns immer auf der Straße, wo immer sie auch rumfahren. Mhm. Bist du vielleicht dann in ein paar Jahren dann auch einer? Ja. So, Benjamin, ich finde, das ist alles gut eingetütet jetzt. Okay. Du musst jetzt wirklich dabei bleiben und dein Bestes geben. Ja. Immer hingehen, nicht ein einziges Mal ausfallen lassen. Ja. Und klar mitarbeiten, was die Psychologin sagt, okay? Okay. So, und dann wünsche ich toi, toi, toi. Und vielleicht könnten wir beide, sagen wir mal so, nächstes Jahr so im April nochmal telefonieren. Was hältst du davon? Okay. Meldest du dich dann nochmal? Ja. Und dann kannst du mir schon mal ein bisschen erzählen, welche Fortschritte du gemacht hast. Okay. Ich wünsche viel Glück. Danke. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Das war unser Benjamin. 12 Jahre alt. So, mit wem machen wir weiter? Mit Thomas. Thomas ist 28. Guten Morgen. Morgen. Thomas, um was geht's bei dir? Also das erste Mal, deine Show ist super, ne? Ich danke dir. Direkt mal sagen. Also ich habe ein ganz dickes Problem und weiß im Moment überhaupt nicht mehr weiter. Also meine Freundin, die hat vor 2 Wochen ihre Sachen gepackt und ist von jetzt auf gleich ausgezogen. Nach wie vielen Jahren? Nach 2 Jahren. 2 Jahre zusammen auch gewohnt? Schon 2 Jahre? Auch 2 Jahre schon gewohnt, ja. Wir haben von Anfang an direkt zusammen gewohnt. Also ich bin direkt zu ihr gezogen und dann haben wir uns jetzt eine größere Wohnung vor 4 Monaten geholt. Ja, und eigentlich wollten wir heiraten und alles, ne? Alles war gut. Und sie ist von heute auf morgen abgehauen? Ja, und zwar, also ich muss ja das jetzt erstmal so erzählen, weil ich bin im Moment noch selber, ich weiß im Moment nicht weiter halt. Mhm. So, und zwar sind wir donnerstags abends ins Bett gegangen. Die Kleine schläft seit 1,5 Jahren circa bei uns, ne, im Bett. Wer ist die Kleine? Die Tochter von meiner Frau. Ah ja, wie alt ist die? Die ist 6 Jahre alt. Ah ja, Und die schläft seit 1,5 Jahren sozusagen bei uns. Mhm. Und ja, durch den Umzug halt und Schule gerade angefangen, hat meine Freundin gesagt, komm, wir lassen das jetzt erstmal weiterhin so, obwohl sie jetzt ihr eigenes Zimmer hat, schläft sie noch weiter bei uns. Ist ja alles kein Problem. So, und dann Donnerstagabend sind wir dann später ins Bett gegangen. Mhm. Und die Kleine war schon am Schlafen gewesen. Mhm. Ja, und im Endeffekt sind wir dann, ich glaube, 22:30 ins Bett gegangen und 00:30 weckt mich meine Freundin auf und ich dachte, ich würde wieder mal schnarchen so laut oder so, ne? Mhm. So, und weckt mich auf und dann bin ich direkt aufgestanden, wie ich das immer so mache, und habe meinen Deckel genommen und habe gesagt, ich gehe ins Wohnzimmer schlafen. Mhm. So, und dann kam sie 10 Minuten später rüber und sagte zu mir, hör mal, die Maya hat mir gerade gesagt, du hättest sie an der Scheide berührt. So, und das war, da haben wir natürlich in der Nacht haben wir dann super Stress gehabt, ne? Wir haben uns gegenseitig angebrüllt und angeschrien, so ungefähr das erste Mal seit langem, sag ich mal. Du hattest aber das Kind nicht angefasst. Ich habe das nicht, niemals. Ich habe alles für dieses Kind getan. Ich habe alles für meine Freundin getan. Ich war so glücklich, ehrlich. Mhm. Ja, und im Endeffekt ist es halt so, dass sie seit 2 Wochen, Freitag ist sie dann, hat sie ihre Sachen gepackt und ist dann zu ihrer Mutter erstmal gezogen. Mhm. Ja, und im Moment weiß ich halt überhaupt nicht weiter, so, weil ich kann nichts beweisen. Meine Eltern, meine Familie, meine Freunde, die mich kennen, die wissen ganz genau, niemals würde ich sowas tun, ne? Mhm. Niemals, weil ich habe auch alles für die zwei getan, ne? Ja, ja. Hast du denn von deiner Freundin jetzt seitdem nochmal was gehört? Ja, ich habe, also den Tag danach, Samstag, ist sie dann vor 2 Wochen, ne, ist sie dann mit der Kleinen nochmal hingekommen. Mhm. Das ist auch sowas, wenn ich doch sowas getan habe, würde ich niemals noch die Tochter mitbringen, ne? Mhm. So, und kamen die Kleinen dann mit und ich sollte sie auch nicht drauf ansprechen, auf das Thema. Mhm. Aber habe ich dann trotzdem gemacht, weil ich das jetzt für mich selber hören will. Und dann sagt sie, meine Freundin direkt, wie ich das Thema angesprochen habe, Maya, du gehst raus, und ging dann in den Flur, die Kleine. Meine Freundin ging hinterher, ich direkt hinterher und sagte nur, Maya, stimmt das echt? Habe ich dir an die Scheide gefasst? Und da guckte sie ihre Mutter an und guckte mich da an und sagte, ja, hast du. Und das war natürlich erstmal für mich. Und seitdem, ich dachte erst, meine Freundin will sich trennen von mir oder keine Ahnung was. Aber dass die Kleine mir dann sowas auch noch ins Gesicht sagt, das ist dann, ja. Was glaubst du? Glaubst du, dass die Kleine das geträumt hat? Oder ich hab keine Ahnung. Irgendwoher muss es ja kommen. Irgendwoher muss sowas kommen, ne? So, meine Freundin kann das vielleicht sogar sein, dass du im Schlaf, ohne dir irgendwas dabei zu denken, dass dein Arm irgendwie so rübergerutscht ist? Nein, das Krasse an der Sache ist, ich habe an demselben Tag diese Schweinegrippe-Impfung bekommen und ich lag auf eine ganz andere Seite gedreht, weil mir der Ellenbogen so weh tat. Ach so. So, und meine Freundin, die hat mich auch noch hinten vom Rücken angestupst und dann bin ich direkt natürlich aufgestanden, bin ins Wohnzimmer gegangen, weil ich gedacht habe, wegen Schnarchen. So, und, ja. Angeblich aber war zuvor die Kleine aufgewacht und hat dann zu ihrer Mutter gesagt, hier, er hat mich angefasst. Richtig, soweit ich das verstanden habe, entweder kurz davor oder halt danach. Ist sie denn, als seine Freundin dich ja wach gemacht hat, da war die Kleine ja auch wach. Da war die Kleine nicht wach. Die Kleine, wir haben ein großes Bett uns neu gekauft und die Kleine schläft immer auf der Seite von der Mama. So, und ich lag in die ganz andere Richtung, auf der Ecke. Achso, Moment mal, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Kleine in der Mitte lag, zwischen euch beiden. Die lag auch in der Mitte, aber die liegt immer meistens immer bei der Mama direkt im Arm. Verstehe. So, und Das ist einfach so. Und, ja. Aber wann hat denn, das habe ich immer nicht richtig verstanden, wann hat denn angeblich die Kleine das zu deiner Freundin gesagt? Da in dieser Nacht oder wie? In dieser Nacht hat sie das angeblich gesagt. Obwohl die Kleine schlief, als deine Freundin dich wach gemacht hat. Richtig, genau. Wie gibt das? Was für einen Sinn gibt das? Ja, das, ich verstehe das. Wenn die Kleine das gesagt haben sollte, ja, dann würde doch eigentlich deine Freundin spontan dich wachrütteln und sagen, hier, was ist hier los? Und dann wäre die Kleine auch wach. Die wachte doch nicht so lange, bis die Kleine dann wieder eingeschlafen ist. Ja, vor allen Dingen, sie geht danach wieder rüber und, also wo wir uns hier so gestritten haben, dann ging danach wieder rüber und hat weiter geschlafen. Und ich habe dann natürlich erstmal bis morgens 5 Uhr oder 6 Uhr wach gelegen, weil ich damit nicht klar kam erstmal, ne? Moment mal, die ging dann wieder zurück in euer Bett, deine Freundin? Ja, die Kleine liegt, die Kleine schlief in dem Bett nach wie vor. Genau, und dann habt ihr alle drei weitergeschlafen. Nein, und ich habe im Wohnzimmer. Ach, du bist dann im Wohnzimmer. Ich habe im Wohnzimmer wach gesessen. Ja, und konnte nicht mehr schlafen. Und dann bin ich morgens irgendwann eingeschlafen. Und ich hatte an dem Tag frei gehabt. Und dann morgens saß meine Freundin, ich wach wurde, neben mir. Und am ersten, was ich sagte, natürlich direkt, und hast du mit Maya nochmal gesprochen darüber? Mhm. Da hast du es darauf angesprochen. Und dann sagte sie ja. Und sie hat mir gesagt, du hättest sie an der Scheide berührt. Und dann bin ich direkt aufgestanden, weil ich, erstens habe ich es niemals getan. Sowas würde ich niemals tun, Domian, ist einfach so. So, und vor allem, ich war schon so oft alleine mit der Kleinen und meine Freundin liegt daneben, da würde ich doch sowas alles nicht springen, das ist doch, ich weiß im Moment keine Ahnung. Was hast du für eine, du hast wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit schon 1000 Sachen dir überlegt. Ich habe überall schon angerufen, ich weiß. Wo hast du angerufen? So ein Sorgentelefon und so. Und nein, was ich dich fragen will, hast du in irgendeiner Weise eine Idee, warum das jetzt... Ich habe keine Ahnung, ich habe mit dem richtigen Vater von der Kleinen gesprochen. Und der wusste 3 Tage danach, wie das passiert ist, wusste der noch gar nichts davon. Da hatte er mich angerufen und dann habe ich ihm das erzählt. Stopp, da sind 3 Tage vergangen. Haben die noch einen guten Kontakt miteinander? Ja, klar, die Kleine sieht ihren Papa, das ist einfach so, wir kennen uns auch untereinander. Also umso komischer, dass sie dann drei Tage nichts gesagt hat, deine Freundin. Ja, ich denke mal, also so wie sie es mir im Nachhinein gesagt hat, hätte ich nichts gesagt, hätte sie auch nichts erzählt oder so ungefähr, hat sie mir das ausgedrückt. Achso, du hast ihm das zuerst dann erzählt. Ich habe ihm das gesagt direkt, weil, wieso die Kleine... Ich sag jetzt mal, gerade eine Idee, die mir kommt, kann das vielleicht sein, dass deine Freundin das geträumt hat? Nee, weil die Kleine hat es ja nachher einen Tag später auch zu mir ins Gesicht gesagt. Ja, aber... Das ist das Schlimme dabei, weil... Glaubst du ihr, dass sie das... Ich habe keine Ahnung im Moment mehr, weil meine Freundin, die redet also gar nicht mehr normal mit mir, ne? Wir sind nur noch, also sie ist nur noch, ja, ziemlich abwesend und ziemlich, Hat deine Freundin denn eigentlich, macht man das ja in solchen Fällen, wenn man so schockiert ist, hat die dich angezeigt? Nee, das Krasse ist, also, sie hat mich nicht angezeigt, ne? So, und, aber soweit ich jetzt mitgekriegt habe, hatte die Oma schon gefragt, ob sie mich schon angezeigt hätte. Das ist natürlich eine sehr, sehr schlimme... Ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, lass uns irgendwo hingehen, lass uns irgendwo ein Gespräch führen oder... Genau. Ja, ich weiß nicht, irgendwas machen, damit wir das klären können. Ne? Aber deine Freundin ist 100% davon überzeugt, dass du es getan hast. Meine Freundin sagt zu mir, sie weiß nicht mal, was sie glauben soll. Und sie weiß nicht mal, was sie tun soll. So, und sie glaubt in erster Linie ihrer Tochter. So, aber und dann das wäre kann doch... voll und gut verstehen, weil das ihre Tochter ist ja ein und alles. Ne? Und das, aber dann wäre für diesen Fall doch wirklich sehr gut, auch was du gerade angedeutet hast, dass ihr alle gemeinsam zu einem Kinderpsychologen geht, oder wir müssen uns mal eben kundig machen, wer genau der Ansprechpartner ist für so einen Fall. Meine Freundin sagte nur so zu mir, dass sie die Kleine nicht mehr weiter belasten damit will und so ungefähr, als wenn sie das Thema komplett abhaken will und nicht mehr drüber reden will mit ihr. Ich sagte, das kannst du nicht machen, da muss man drüber reden, da müssen wir... Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob in der Grundschule irgendwas vorgefallen ist oder was, dass sie auf sowas kommt oder wo er sowas hat, keine Ahnung. Vielleicht hat das Kind das ja auch geträumt. Ja, aber das wäre ja schon ein ziemlich heftiger Traum, ne, für eine Sechsjährige. Also ja. Ich habe da mit meiner Mutter... Als Sechsjährige kann man solche, vor allen Dingen, wenn die in der Schule über sowas sprechen, kann man davon träumen. Also das ist ja durchaus denkbar. Also ich finde auch, Thomas, dass ihr wirklich zu einer Fachberatung gehen solltet. Vor allem, wir waren so glücklich gewesen. Wir hatten kaum Probleme. Klar hat man mal Stress zwischendurch, aber wir haben uns immer die Meinung gesagt gegenseitig, wir wollten heiraten, alles so. Und dann, was sagt denn deine Freundin jetzt, wie es jetzt weitergehen soll? Ja, sie will sich auf jeden Fall trennen. Sie hat ihre Sachen jetzt hauptsächlich schon mal viele gepackt hier und sie will jetzt am nächsten Wochenende die restlichen Sachen holen aus unserer gemeinsamen Wohnung. Ja, und dann will sie, dass wir keinen Kontakt mehr haben, weil sie weiß nicht mehr, was sie machen soll, sie weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe auch noch nicht richtig ein klärendes Gespräch, hat sie mir auch noch nicht gegeben, also morgen Abend kommt sie zu mir und dann wollte ich mit ihr nochmal darüber reden, weil ich habe im Internet natürlich rumgeguckt. Pass auf, Thomas, das ist gut, wenn sie morgen Abend kommt. Wir werden dich jetzt gleich im Hintergrund nochmal anrufen, vom Hintergrund aus, und dich informieren, wo ihr hingehen könnt. Du zu dritt oder deine Freundin mit der Kleinen oder wie auch immer das gemacht wird, damit du schon mal was in der Hand hast und das deiner Freundin vorschlagen kannst. Das ist ja auch der beste Vertrauensbeweis wiederum für sie, wenn du sagst, komm, lass uns gemeinsam zu einem Psychologen gehen. Ich probiere das die ganze Zeit irgendwie. So. Genau. Das heißt, wenn du wirklich Dreck am Stecken hättest, würdest du das ja nichts vorschlagen. Denn dann hättest du ja Angst, dass die Wahrheit wirklich dann an den Tag kommt. Richtig, ja. Das ist ja letztendlich schon ein gewichtiges Argument. Richtig. Also wenn du zu Unrecht beschuldigt wirst, tut mir das sehr leid und finde ich einen schlimmen Fall, wo man... Ich habe alles für die zwei getan. Ja, die zwei ich finde, dass man dann der Sache nachgehen muss. Sonst, wenn ihr beide euch jetzt trennt, bleibt dieser Verdacht auch immer auf dir hängen und vor allen Dingen geht eure Beziehung. Ja. Also pass auf, Thomas. Du legst auf, du wirst von meiner Psychologin, der Sabine, zurückgerufen und die gibt dir genau Ratschläge, was man in dem Fall auch für das Kind am besten tun könnte. Ja. Ja, Thomas. Dann leg du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Vielen, vielen Dank erstmal. Ja, und ich drück die Daumen, dass alles sich aufklärt und alles gut wieder alles wird. Alles klar. Dankeschön. Tschüss, Thomas. Tschüss. Tschüss. Und noch ein Thomas, der ist aber ein Jahr älter, 29. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas, was gibt's bei dir? Mir, das ist ein echt sehr bedrückendes Problem. Es geht darum, dass ich finde, dass mein Penis sehr schief ist. Schief? Schief, ja. Hm. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie habe ich es mir vorzustellen? Wie schief ist er? Er leicht sehr stark nach links. Ja. Sehr und stark nach links. Ich hatte zwar in der Vergangenheit schon Sex gehabt und so weiter. Mhm. Aber ich habe jedes Mal das Gefühl, also meine letzte Partnerin, die war 3-4 Jahre zurück. Mhm. Und ich habe nachher auch nichts mehr von ihr gehört. Ja. Also beschreib mir mal den Grad. Ist es fast 45 Grad oder so? Ja, schon. Also er neigt sehr nach links. Also wenn man jetzt so einen Uhrzeiger hat, die Uhr steht auf 9 Uhr. Und wohin geht der Zeiger? Sagen wir mal zwischen 9 und 12 wäre es vielleicht etwa auf 10. Auf 10? Mhm. Ja. Er irrigiert aber sonst nach oben? Nicht, naja, das ist das Problem. Wenn er erschlafft ist oder so, ist es ganz normal. Ja. Und wenn es erregiert, steht er etwa auf 10. Okay, aber irrigiert er zum Bauch hin oder sogar nach ganz unten? Nee, nach links. Ist mir völlig klar, aber er liegt dann am Bauch an? Nein, das ist nicht so. Der von der Gerade her ist es schon okay, aber er regiert nach links. Ja, ja, du missverstehst mich. Aber ist schon okay. Ich glaube, ich habe es schon verstanden. Bist du mit der Größe zufrieden? Ja, eigentlich schon. Na, das klingt aber ein bisschen zögerlich. Wie groß ist er denn, wenn er irrigiert ist? 17, 18 Zentimeter. Na, hör mal, komm, das ist auch. Von daher bin ich schon zufrieden. Das ist über Durchschnitt 18. Na, von daher bin ich schon zufrieden. Bloß diese Biegung ist halt extrem. Du bist 29 Jahre alt. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass du schon oft Sex hattest. Ich hatte in der Vergangenheit etwa 3-4 Mal. Ah. Oh. So sehr viel war es noch nicht. Ah ja. Das heißt auch noch keine längere Beziehung dann? Nein. Nee. Hängt das damit zusammen, dass du dich schämst? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die paar Mal, wo du nun Sex hattest, hat denn irgendeine Frau mal was gesagt oder klar geäußert? Ich hatte eigentlich diese nicht direkt eine Beziehung oder so. Das ging halt nicht länger. Das war halt Sex und danach war es rum. Ja, klar, aber die können dennoch was sagen, die Frauen. Ja, ich habe mich mit einer Frau weiterhin auch nicht unterhalten. Ja. Weil danach habe ich auch nichts mehr groß gehört. Mhm. Funktioniert denn der normale Geschlechtsverkehr oder musst du dich ja sehr verrenken? Das funktioniert. funktioniert schon. Es funktioniert schon. Aber dazu muss ich sagen, ich habe immer nur von hinten. Ja. Vaginal von hinten. Ja. Ja. Also, das ist natürlich jetzt schwer für mich zu beurteilen. So von meiner Intuition her würde ich fast sagen, dass man vielleicht damit leben kann. Aber, das ist jetzt vermessen, deswegen will ich das gar nicht so laut und ausdrücklich sagen. Mhm. Ich würde dir dringend empfehlen, einen Besuch bei einem Urologen. Mhm. Hast du das schon mal gemacht? Na, leider noch nicht. Da habe ich auch ein bisschen Panik davor. Warum? Ich habe mich zwar im Internet informiert, das ist, man kann das alles hinbiegen, sage ich mal. Ja. Aber ich habe Angst vor einer Operation oder irgendwie. Soweit sind wir ja noch nicht. Soweit sind. Ich muss auch dazu sagen, das ist auf der rechten Seite ist das alles sehr angespannt und auf der linken Seite sehr locker, also rechts vom Penis. Hm. Also, und, Thomas, soweit sind wir ja noch nicht, dass es operiert werden muss. Mhm. Die erste Beratung bei einem Arzt wäre absolut richtig und angebracht. Mhm. Du kannst es ihm beschreiben, er kann sich alles angucken. Mhm. Die Leute sind dafür ausgebildet, da muss man sich auch nicht schämen, dahin zu gehen. Mhm. Und dann kann der dir sagen, ja, vielleicht sagt er dir sogar, Mensch, sie können damit leben, sie müssen auch keine Komplexe haben. Oder der sagt dir vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die man machen kann. Oder erklärt dir vielleicht sogar, wenn man es operativ etwas richten könnte, dass es vielleicht gar nicht mal so eine schwere Operation ist. Aber da will ich hier gar keine Angst machen. Du sollst zum Urologen gehen, dass du ordentlich und fachkundig beraten wirst. Ja, da habe ich auch noch oft drüber nachgedacht. Mensch, stell dich nicht an, geh hin. Das ist deren Job, sich damit zu beschäftigen. Ich habe halt ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob das von der katholischen Erziehung kommt oder woher, ich habe halt einfach Panik irgendwie, mich generell zu entblößen, sage ich mal. Ja gut, aber es ist ein Arzt, du lieber Himmel. Die Frauen gehen zum Frauenarzt, dann müssen sie auch ausziehen. Und da gibt es auch nichts zu schämen. Und bei Männern ist es beim Urologen. Okay, wenn man es so sieht, dann stimmt das schon, ja. Ja, also mach das, Thomas. Da brauchen wir gar nicht weiter reden. Das allererste ist, du musst zum Urologen gehen. Lass such den Urologen in deiner Stadt, in deinem Ort aus und geh hin. Vielleicht wird das eine große Lebenserleichterung für dich werden, wenn du erstmal da bist, weil ich vermute mal, dass dich das schon seit deiner Pubertät verfolgt, ne, das Thema. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich hätte auch gern Kinder, Frauen, Familie, alles miteinander, aber jetzt, wie gesagt, ich werde jetzt knapp 30. Ja. Jetzt Anfang des Jahres und ich habe da eine riesen Panik davor. So, du hast hier schon viel zu viel Zeit vertrödelt, indem du nicht dahin gegangen bist. Jetzt sieh zu, dass du noch vor Weihnachten einen Termin kriegst und dann gehst du hin. Okay. Abgemacht? Okay. Ich wünsche viel Erfolg und viel Glück. Vielen Dank, Domian. Lieber Thomas, alles Gute. Okay, tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Unser Thema heißt, ich bereue nichts. Es gibt ja Leute, die sehr viel bereuen und die mit großen Schuldgefühlen herumlaufen. Aber es gibt dann auch wieder Leute, die sagen, ich habe dieses und jenes Mal getan in meiner Vergangenheit. Das war vielleicht sehr ungewöhnlich, das war vielleicht auch sehr krass. Aber auch wenn ich unter Umständen dafür kritisiert werde, ich stehe dazu. Das ist meine Entscheidung und ich finde das bis heute, obwohl vielleicht schon viele Jahre vergangen sind, gut. Über so etwas möchte ich mich gerne mit euch morgen unterhalten. Ich möchte mit Leuten sprechen, die sagen, ich bereue nichts. Und wenn ihr gerne mir davon erzählen wollt, dann mailt uns domian@wdr.de oder aber ruft morgen ab 0 Uhr an, da sind die Leitungen geschaltet und ihr könnt euch dann zu dem Thema äußern, gerne natürlich auch während der Sendung. Ich bereue nichts. Hier ist Nathalie. Nathalie ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Nathalie, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, dass ich schwanger bin. Mhm. Und ich habe eine Tochter, es ist die Lea. Also ich habe schon noch ein Kind und ich wäre halt bei der Geburt von der Lea beinahe gestorben. Wie alt ist denn deine Lea? 1 Jahr und 9 Monate. Ah ja. Also jung. Ja. Ja, und es ist halt, sich hat damals so zugetragen. Ich habe die Lea ganz normal entbunden. Ich hatte auch absolut keine Wehenschmerzen. Mhm. Das ist schon mal sehr außergewöhnlich. Ich habe ja auch keinen, wie sagt man, Wehentropf oder irgendwie PDA oder sowas. Mhm. Die Lea kam innerhalb von 50 Minuten auf die Welt. Mhm. Und dann wurde mir halt nach der Geburt, nachdem ich die Lea entbunden habe, ganz schwindelig und ganz schwummerig. Und dann hat die Hebamme gemeint, ja, das ist schon in Ordnung, das ist eigentlich ganz normal nach der Geburt. Ja, und dann habe ich spalten müssen, dann habe ich irgendwann das Bewusstsein verloren und ich habe den entscheidenden Riss, der ging nach innen. Das ist so nachdem, wo ich sie geboren habe, ist es passiert. Ja. Und diese Blutung, die ging nicht raus, sondern die Blutung, die ging nach innen und die hat sich gesammelt im Bauchraum. Ach du lieber Gott. Genau, und dann habe ich so, also die Hebamme hat eigentlich das überhaupt gar nicht geschnallt. Dann habe ich irgendwann so Punkte im Gesicht bekommen. Das ist, wenn man keine Blutgerinnung mehr hat. Und dann haben sie sich doch davor entschlossen, mich dann in ein anderes Krankenhaus zu bringen. Ja. Und dann habe ich dann 12 Blutkonserven bekommen. Also es war wirklich, wirklich, wirklich knapp. Also, ja, dass ich das überlebt habe, ist eigentlich ein Wunder. Also du hattest das Kind auch in einem Krankenhaus bekommen, ne? Und bist dann in ein anderes Krankenhaus gefahren. Ja, genau. Ja. Und das ist noch ein bisschen immer schwierig für mich, jetzt gerade auch jetzt, weil ich schwanger bin, weil der Arzt, also ich war also heute beim Arzt, also gestern, und der Arzt meint, er würde mir raten, das Kind halt nicht zu bekommen, weil das alles noch so frisch ist und weil irgendwie da irgendwas ist, das habe ich nicht so ganz verstanden, was er gemeint hat. In der wievielten Woche bist du denn jetzt? In der dritten Woche. In der dritten Woche. Wieso hast du denn da nicht verhütet? Das ja, also das ist eh so eine lustige Sache. Ich habe, das kennt sich wahrscheinlich nicht mit Pillen aus, ich habe die Pille gewechselt und ich nehme die Pille, ich bin echt, seit ich die Lea habe, exakt genau mit der Pille. Ich nehme die immer um 6 Uhr abends, immer um die gleiche Uhrzeit. Und dann hatte ich die 7 Tage Pause und habe ich meine Tage nicht bekommen. Da bin ich zum Frauenarzt gegangen, habe einen Urintest gemacht, der war natürlich negativ, ist ja eigentlich klar, das zeigt bei diesen Urintests noch nicht gleich an. Und dann hat er einen Bluttest gemacht. Und dann kam halt raus, dass ich schwanger bin. Dann hat er heute nochmal einen Urintest gemacht, das hat er angezeigt. Ja. Ist das derselbe Vater wie von Lea? Ja, natürlich. Ja. Also du lebst mit diesem Mann, mit deinem Freund zusammen? Ja. Dieser jetzige Arzt hat zu dir gesagt, er rät davon ab, dass du die Schwangerschaft austrägst. Genau. Zu risikoreich. Hat er das heute gesagt? Ja. Heute. Gestern. Gestern, ja. Aber im Prinzip würdest du ganz gerne, oder? Ja, ich kann es, also von meinem Herzen her, ich kann es einfach nicht wegmachen lassen, weil ich habe ja schon ein Kind und das, wenn man sie so sieht, wie sie so lacht und so, da kannst du nicht einfach sagen, ich lasse mir jetzt mein Kind wegmachen. Also ich finde, Nathalie, in so einem Fall darf nicht eine einzige Arztmeinung ausschlaggebend sein. Geh auf jeden Fall noch zu einem anderen Arzt oder vielleicht sogar noch zu einem dritten. Okay. Nimm deine ganze Krankenakte mit, was da vorgefallen ist und lass dich beraten. Und ich glaube, wenn du mit 3 Leuten gesprochen hast, dann sieht die Sache schon anders aus. Zum Beispiel das Krankenhaus, in dem du dann in das du dann gekommen bist, zur weiteren Behandlung. Ja. Hattest du da ein gutes Gefühl? Ja. Ja? Also war ich schon gut aufgehoben. Hatten die auch, das war auch eine gynäkologische Abteilung da? Ja. So. Ich war auf der Gynäkologie, aber ich habe die Lea, die wurde dann, war dann in Bobingen. Die Lea war schon auf der Welt, wo das passiert ist. Ja, okay, ja, gut, aber die haben dich ja dann wieder aufgepäppelt, dieses zweite Krankenhaus. Ja, genau. So, die wissen diesen Fall ja ganz genau. Vielleicht wäre es ganz klug, dort den behandelnden Arzt mal aufzusuchen und mit dem darüber zu sprechen. Ja, das stimmt eigentlich. Also das würde ich machen. Ich würde vielleicht zu dem hingehen und mir noch irgendwie einen guten raussuchen, vielleicht Empfehlungen von Freundinnen oder irgendjemanden in deiner Umgebung. Du bist ja noch gut in der Zeit. Es ist ja jetzt nicht so, dass es jeder Tag zählt. Ja, das stimmt schon, aber ich habe trotzdem Angst davor, wenn die jetzt sagen, ich müsste es wegmachen lassen. Absolut, verstehe ich. Aber du gewinnst nichts, indem du jetzt zögerst. Ja, das stimmt. Das heißt, du musst jetzt sehr schnell organisieren. Mach da einen Termin und lass dich einfach richtig fachkundig beraten. Und ich glaube, dann bist du einfach einen Schritt weiter und hast einfach mehr Material auch für deine Entscheidung. Ja, das stimmt. So, das würde ich sagen. Dann hoffe ich, dass die Beratungen sehr effektiv sind und hoffe natürlich auch, dass du es schaffst und dass alles gut läuft. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Liebe Nathalie, das wäre mein Tipp für dich an dieser Stelle. Dann danke ich dir. Alles Gute. Ich wünsche dir heute noch eine gute Nacht. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Oliver. Der ist 27. Hallo Oliver. Hallo Domian. Hallo Oliver. Um was geht's? Ja, wir hatten bereits vor Ende 2006 hatten wir das Vergnügen, mal zu telefonieren. Ich wollte mich eigentlich im Großen und Ganzen mal für das Gespräch von damals bedanken. Über was haben wir damals gesprochen? Oder? Wir haben damals über 2006 war bei mir ein sehr schicksalhaftes Jahr. Das heißt, ich bin HIV-positiv in dem Jahr geworden. Ich bin ein Inzestkind. Ein Inzestkind, ja. Genau, und 2006 hat sich auch ein sehr guter Freund von mir, der hat damals Selbstmord begangen und hatte auch meinen Job damals verloren. Also es war wirklich, 2006 war damals so, dass ich also wirklich auch schon so Gedanken hatte, ja, für was eigentlich weitermachen. Ja. Ne? Hattest du eigentlich 2006 erst erfahren, dass du ein Inzestkind bist? Nein, das wusste ich schon vorher, aber das war halt dann, das hatte ich jahrelang halt wirklich verdrängt. Ich hatte auch mit meiner Familie davor sehr lange keinen Kontakt. Mhm. Und das kam dann auch so 2006. Ich musste dann aus finanziellen Gründen damals wieder zur Familie ziehen oder in die Nähe. Und dadurch kam das dann auch natürlich alles wieder nach oben. Vielleicht nochmal so als Nachinformation, wer sind deine Eltern, wer ist dein Vater? Also mein Vater ist mein Großvater, also auch gleichzeitig. Meine Mutter hat, meine Großeltern haben insgesamt 10 Kinder und meine Mutter ist die älteste von diesen Kindern und ich hätte auch eigentlich noch einen Bruder gehabt, der auch von meinem Großvater gekommen wäre, der ist aber ein Jahr vor meiner Geburt damals verstorben. Ist ertrunken. Ja. Hast du aufgrund des Inzests gesundheitliche Probleme? Nein. Das nicht? Nein. So, jetzt hast du mir erzählt, dass es dir damals sehr schlecht ging im Jahr 2006. Genau. Und heute rufst du mich wieder an. Was ist jetzt geschehen? Also im Großen und Ganzen geht es mir eigentlich wesentlich besser. Also ich habe damals unser Gespräch dann zum Anlass genommen, mir also auch einen Therapeuten zu suchen, um das Ganze wirklich mal aufzuarbeiten. Ich hatte mich dann auch 2006 eine Gruppe hier in Frankfurt in der Nähe angeschlossen von jungen Positiven, um also auch mit meiner Erkrankung umzugehen. Ja. Habe auch jetzt seit einem halben Jahr wieder eine Beziehung, was ich auch sehr lange nicht konnte. Und habe mir auch vor einem Jahr den Luxus gegönnt und habe mir einen Hund zugelegt. Das ist immer gut. Also ich habe jahrelang mich gesträubt, weil ich dachte, naja, so Verantwortung für einen Hund und ich habe mein eigenes Leben nicht in der Reihe. Und das habe ich mir jetzt vor einem Jahr geändert und habe mir jetzt eine Zwergfinderhündin. Ein Tier kann eine gute Medizin sein, ne? Das ist es. Für die mein Seele, Hund, ja? Ist der beste Hund, den es gibt. Also, ja. Und habe obendrein auch meine Privatinsolvenz habe ich angemeldet, also auch meine finanzielle Situation. Wow, also das ist ja eine richtige Aufwärtsgeschichte. Genau. Es gibt immer wieder Rückschläge. Also ich habe jetzt hier vor kurzem einen Job angefangen. Die Chefin hat dann von meiner Erkrankung erfahren und 2 Tage später hatte ich meine Kündigung im Briefkasten. Es gibt also immer noch auch mal wieder Niederschläge. Aber die Grundströmung ist positiv. Die ist positiv, sehr positiv. Das freut mich sehr, Oliver. Natürlich, wir hören hier in der Sendung ja auch so viele traurige Geschichten. Und deine Geschichte war natürlich damals auch sehr traurig. Und du warst sehr fertig mit den Nerven. Ich war damals sehr fertig, aber ich habe jetzt mittlerweile halt damals dann gemerkt, dass ich wirklich, wenn man sich helfen lässt, dass es halt auch wirklich sehr viele Leute gibt, die einem helfen wollen. Das also stimmt, ich merke das gerade auch in der Gruppe, in der ich in Frankfurt bin, da habe ich jetzt schon wirklich 3-4 neue Leute gefunden, mit denen ich mich wirklich wunderbar unterhalten kann. Und das gibt einem natürlich dann auch sehr viel. Und da merkt man dann eigentlich auch erst, wie gut es einem geht, auch wenn es einmal nicht gut geht. Ne? Also ich sage das ja immer wieder und sage es auch gerne immer wieder, dass ich mich sehr freue, wenn sich Anrufer bei uns dann nochmal melden und wir dann auch so hören, wie es weitergegangen ist. Und umso schöner, wenn es dann gut sich entwickelt hat und du jetzt auf einem Aufwärtstrend bist. Ja, das so. Das freut mich sehr. Wie geht's dir gesundheitlich? Gesundheitlich geht es mir auch ganz gut. Also ich habe jetzt vor 3 Monaten mit Medikamenten anfangen müssen, vertrage die aber ganz gut. Und meine Werte sind jetzt auch wieder ganz stabil und es geht mir eigentlich gesundheitlich seit 2 Jahren eigentlich so gut wie schon lange nicht mehr. So, also toll, toll, toll. So soll es auch bleiben. Genau. Lieber Oliver, ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Es soll weiterhin nach oben bei dir gehen. Okay. Ich wünsche rundherum alles Gute und bleib stabil und lass es dir gut gehen. Danke, du dir auch. Ne? Dankeschön. Tschüss, Oliver. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Patricia Unger. Und nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema heißt, ich bereue nichts. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in ihrem Leben einmal etwas sehr Ungewöhnliches getan haben oder eine krasse Entscheidung gefällt haben, aber dennoch im Nachhinein ganz klar dazu stehen. Mit solchen Leuten möchte ich gerne morgen reden. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Die Sendung beginnt wie immer um 1 hier in 1 Live und im WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen.